Verständnislos und voller Sorge nehmen jene Gutmenschen, die sich im politischen Geschäft oder den Medien für Europa dieser Tage besonders stark machen, zur Kenntnis, dass sich eine Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger den Wahlen zum Europäischen Parlament verweigert. Die besser Gebildeten, heißt es nun, werden am Sonntag zu den Urnen gehen und die älteren Wähler aus einem Gefühl der Pflicht. Seit 1979 ist die Wahlbeteiligung europaweit auf gut 40% geschrumpft, obgleich das Europäische Parlament an Kompetenz gewonnen hat wie keine andere Institution und mächtiger ist als der Bundestag. Die Wahlbürger indessen nehmen die EU als monströses Kunstgebilde wahr, wenig fassbar, zumal die Fixierung auf prominente Politiker fehlt und die EU wohl gerade deshalb Gleichmut provoziert, weil sie, intransparent zwar, funktioniert. Kein Zweifel, dem europäischen Einigungsprojekt auf Demokratie, Frieden und Wohlstand gegründet, mangelt es an Glaubwürdigkeit, obgleich die EU die ins Trudeln geratene Weltwirtschaftskrise durchaus beherzt pariert hat. Die Globalisierung, erst recht die schwere Wirtschaftskrise, haben deutlich gemacht, dass die Probleme nur europäisch angegangen werden können, wenn, ja wenn dieser Kontinent, der größte Wirtschaftsraum der Welt, mit seinen 500 Millionen Menschen ein wichtiger internationaler Akteur in der neu vermessenen Welt bleiben will. Nun scheint die Krise jedoch gezeigt zu haben, dass nicht die Institutionen in Brüssel, sondern die angeblich im Niedergang befindlichen Nationalstaaten jene Rettungsschirme aufspannten, um konkursbedrohten oder systemisch unverzichtbaren Unternehmen den Untergang zu ersparen. Mit dem Effekt, dass den EU-Mitgliedern die Staatsschulden bis zur Halskrause reichen und die verabredeten Stabilitätskriterien gefährden. Gleichwohl läuft ohne die EU-weit beschlossenen Ziele nichts, im einheitlichen Binnenmarkt nicht, im regulierten Wettbewerb nicht, in der Kontrolle unlauterer Subventionen schon gar nicht. Und ohne die in der Eurozone verbreitete einheitliche Währung, von der Zentralbank sorgsam überwacht, wäre die Finanzkrise ungleich verheerender über Europa hereingebrochen. Und dennoch, in der Wahrnehmung etlicher EU-Bürger, die so gern ihre europäische Identität spielen lassen, aber zur EU selbst auf Distanz gehen, hat die in den USA geplatzte Finanzblase die Erwartungen an die EU enttäuscht. Nicht zuletzt wegen einer schwachen, in sich zerstrittenen tschechischen Präsidentschaft mit einem irrlichternden EU-Feind als Staatschef. Aber geschadet hat das nicht. Prag wurde die Regie entrissen. Die Wahl am Sonntag ist eine Weichenstellung für die nächsten 5 Jahre europäischer Politik. Im Unterschied zu nationalen Parlamenten wird das EP nicht dominiert von Parteien oder Koalitionen. Entscheidungen laufen oft über die politischen Gräben hinweg. Zum Leidwesen der europäischen Abgeordneten wird deren wachsender Einfluss auf die Kommission nicht hinreichend registriert. Mit dem Lissabonner Reformvertrag, der wohl noch in diesem Jahr die letzten Hürden nehmen wird, wird dieses Gewicht verstärkt. Keiner der 27 EU-Kommissare könnte ohne das Plazett des EU-Parlaments sein Amt ausüben. Richtig bleibt gleichwohl das Demokratiedefizit der EU zu beklagen. Entscheidungen der Regierungschefs auf Gipfelebene können von den nationalen Parlamenten nicht revidiert werden, geschweige denn vom Souverän, den Bürgerinnen und Bürgern. Dies ist auch einer der Gründe, warum Referenden aus Sorge der Wahlbürger scheitern, ihre demokratischen Kontrollrechte einzubüßen. Dieses Europa, das mitunter selbstquälerisch daherkommt, mit dem sich aber kaum eine andere Weltregion an Wirtschaftskraft, Freiheit und Lebensqualität messen kann, verdient mehr demokratische Beteiligung. Der Reformvertrag von Lissabon ist ein wesentlicher Schritt zu mehr Demokratie. Kleinliche, populistisch angereicherte Kritik an der Brüsseler Bürokratie darf die Vision eines trotz aller Krisen zusammenwachsenden Europa nicht verfinstern. Europa bleibt ein faszinierendes Erfolgsprojekt, erstaunlicherweise mehr für jene, die in die EU streben, als diejenigen, die mitunter verdrängen, dass es in der Geschichte für den Erfolg der europäischen Idee keinen Präzedenzfall gibt.